Doch was kann das machen? Ein Pferd, ein Kleid, ein Schwert muss ich doch haben. Und meinem Gott ist auch nichts abzudingen. Ihm genügt schon so mit wenigem genug, mit meinem Herzen. Auf den Überschuss von deiner Kasse, Hafi, hat ich sehr gerechnet. Überschuss? Sagt selber, ob ihr mich nicht hättet spießen, wenigstens mich drosseln lassen, wenn auf Überschuss ich von euch wär ergriffen worden? Ja, auf Unterschleif. Das war zu wagen. Nun, was machen wir denn aber? Konntest du vorerst bei niemand anderen borgen als bei Sita? Wird ich dieses Vorrecht, Bruder, mir haben nehmen lassen? Mir von ihm? Auch noch bestehe ich drauf. Noch bin ich auf dem Trocknen völlig nicht. Nur völlig nicht? Das fehlte noch. Geh gleich, mach Anstalt, Hafi. Nimm auf, bei wem du kannst und wie du kannst. Geh, borg, versprich. Nur Hafi borge nicht bei denen, die ich reich gemacht. Denn borgen von diesen möchte wieder fordern heißen. Geh zu den Geizigsten, die werden mir am liebsten leihen. Denn sie wissen wohl, wie gut ihr Geld in meinen Händen wuchert. Ich kenne deren keine. Eben fällt mir ein, gehört zu haben, Hafi, dass dein Freund zurückgekommen. Freund? Mein Freund? Wer denn das?